Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 16, 2011. Und wieder haben wir schönes Wetter. Ja, genau richtig, um rauszugehen. Vielleicht geht ihr mal in den Wald, ja. Und wenn ihr das tut, lang genug da drin seid, dann begegnet ihr vielleicht einem Exemplar der Felis Silvestris, nämlich auch genannt der Wildkatze. Die gibt's nämlich immer noch in Europa, ja, wenn auch extrem selten, ja? Sehr, sehr selten. Und ja, vielleicht habt ihr ja mal Glück und ihr erwischt mal so eine auf der Wanderung im Wald, ja. Sie sind aber sehr, sehr, verstecken sich sehr, ja. Und deswegen habt ihr es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, so ein äußerst seltenes Exemplar zu entdecken. Ja. Und hier im Computerbereich, da geht's auch ziemlich wild zu. Ja, da sind die Leute, die ja, sagen wir mal, außer Rand und Band sind, dann doch häufiger vertreten. Dazu komme ich dann später auch noch. interessant war auf jeden Fall auch was anderes. Die Musikindustrie ist ja auch immer wild auf Leute, die Musik hören wollen, ja. Zumindest wenn die nicht astronomische Summen dafür bezahlen wollen. Und deswegen gibt es so Services wie Spotify beispielsweise, die eben Musik zu günstigen Preisen streamen, auch legal, zumindest in den meisten Ländern. Ja, ich sag das deswegen so, weil es offenbar bei uns da irgendein Problem gibt mit Spotify. Ansonsten ist natürlich nicht zu erklären, warum die dann ja bis heute noch keinen Dienst oder noch keinen Service in Deutschland angeboten haben. Doch Spotify, ja, die haben jetzt auch ein bisschen um sich geschlagen und köpfen ihr kostenloses Angebot. Ja. Das heißt, es wird zwar nicht ganz eingestellt, aber es wird deutlich eingeschränkt. Und das wird viele Benutzer von Spotify eben jetzt, oder hat ziemlich viele Benutzer auch schon verärgert. Ja, und ja, es wird halt jetzt weniger Lieder kann man jetzt anhören. Ja. Vorher waren es zum Beispiel 20 Stunden pro Monat, die man Musik hören konnte, ohne etwas dafür zu bezahlen. Jetzt wird es reduziert auf 10 Stunden, also gerade mal die Hälfte. Und ein Benutzer kann jetzt ein Lied nur 5-mal abspielen. Dann kann man diesen Track nicht nochmal anhören. Damit ist natürlich klar, es ist eine klare Einschränkung bei Spotify, und dann fragt man sich natürlich, wie interessant ist der Dienst überhaupt? Natürlich, muss man auch sagen, also durchaus wären viele Leute auch dafür bereit, ganz normal dafür zu zahlen. Das machen ja auch viele. Ein Premium-Angebot bei Spotify gab es ja schon seit eh und je. Viele Leute werden dafür zahlen wollen, wenn eben das Angebot an Musik stimmt und es keine solche Einschränkungen eben gibt. Das ist natürlich klar. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, was interessiert's mich? Spotify gibt's ja gar nicht in Deutschland. Ja, es ist ein leidiges Thema. Das sage ich eigentlich in fast jeder Sendung in der letzten Zeit, dass wir halt doch da ein bisschen ab vom Schuss sind und wir verlieren halt komplett den Anschluss momentan an die neuen Medien, an die neuen Technologien, und ich denke schon, dass es langsam aber sicher Zeit ist, für entsprechende Stellen einzuschreiten, hier mal klar zu machen, dass es hier nicht nur um die Profitgier von Firmen geht, sondern eben auch um technischer Fortschritt, und der sollte jedenfalls nicht gebremst werden, jedenfalls nicht in dem Bereich. ja, also es ist schon sehr, sehr traurig, was da abgeht. Zumal, wie gesagt, viele Leute sind bereit zu bezahlen. Ja, auch ich habe mir überlegt, gut, wenn ich jetzt hier so eine Flatrate habe, ja, ich krieg im Prinzip alle Songs, die es gibt, ja, oder fast alle, logisch, die eben im Repertoire sind, Also muss schon ein riesengroßes Repertoire sein, das fast alles beinhaltet. Dann würde ich auch, sagen wir mal, 20, ja, sagen wir mal, 20 Euro wäre so das Maximum, was ich monatlich ausgeben würde für einen Festpreis. Da würde ich das bezahlen und bräuchte mir dann eben keine Gedanken mehr zu machen. Aber ich will die Songs natürlich, und das ist eben das große Problem, überall hören können. Ja, das muss auf meinem Mobiltelefon, auf meinem Android zum Beispiel anzuhören sein. Ja, ich höre unterwegs eigentlich, ja, ist das eigentlich fast das, was ich am ehesten noch dann Musik höre. Ansonsten bin ich eigentlich nicht derjenige, der jetzt jede Sekunde damit verbringt, Musik im Hintergrund laufen zu haben. Im Gegenteil. Deswegen wären halt die 20 Euro schon relativ viel für meine Verhältnisse, für Leute, die jetzt eben sehr viel Musik hören, mögen diese 20 Euro dann schon relativ günstig sein, aber naja, trotzdem ist vom Gefühl her, wäre das gut, wenn man das einfach so machen könnte und wäre auf der sicheren Seite, wenn man mal ein Lied hat, dass man das eben nicht wieder einzeln kaufen muss, ein Lied haben will, hören will, dass man das nicht wieder einzeln kaufen muss, sondern geht einfach dann auf einen entsprechenden Service und wählt das aus. Finde ich ganz okay. Warum gibt es das noch nicht? Ja, das muss man wohl die GEMA hier fragen, die wohl mit vollkommen überzogenen Forderungen hier ständig in die Schlagzeilen gerät. Ob das allerdings der Grund ist, kann ich euch natürlich auch nicht sagen. Das sind bestimmt zähe Verhandlungen im Hintergrund im Gange, die man eben jetzt ja, die man eben jetzt dann erstmal als Firma für sich ergehen lassen muss. Das Ende hat auch die Leipziger Games Convention jetzt erlebt. Ja. Die haben ja, ich darf mal kurz noch ausholen, wie das passiert ist. Games Convention war eine sehr erfolgreiche Spielemesse in Leipzig. Laut den Betreibern damals, den Verantwortlichen für die Messe, also nicht den Ausrichtern, sondern eben die Veranstalter an sich, war eben Leipzig an die Grenzen der Kapazität gestoßen. Nicht nur was die Messe an sich betrifft, sondern eben auch oder vor allem was die Zufahrtsmöglichkeiten, die Ankunftsmöglichkeiten, die Hotels und so weiter betrifft. Es war also regelmäßig bei der Games Convention alles ausgebucht. Man hat keine Hotelzimmer mehr bekommen und. Deswegen wollte eben wollten diese Veranstalter eben nach Köln, das haben sie auch getan. Der Name Games Convention, das war das Einzige, der blieb in Leipzig, weil das der Messe Leipzig gehört. Deswegen nannte sich die Games Convention in Köln dann ab sofort Gamescom. Aber, und das sollte einem wirklich ins Gedächtnis kommen, weil es in den Fanreihen dann doch eben immer wieder Aussagen gab, dass eben die Gamescom nicht die Games Convention ist und so weiter und so weiter. Das stimmt so nicht. Die Veranstalter, alles, die Quintessenz, alles ist Games Convention, und die mussten sich nur umbenennen, weil der Name eben der Messe Leipzig gehört. Also, deswegen war ich die Spielemesse nach Köln gezogen. So. Leipzig, die Leipziger Messe wollte aber ebenfalls so etwas machen, wollte dann dran festhalten und hat was Eigenes auf die Beine gestellt, nämlich die Games Convention Online. Und die war schon letztes Jahr dann nicht mehr ganz so erfolgreich. Und für dieses Jahr haben sich eben noch weniger Aussteller gemeldet. Die Industrie hat keine Bereitschaft gezeigt, hier die Games Convention online zu besuchen 2011, und deswegen wurde diese jetzt tatsächlich eingestellt. Die Games Convention online. Die Gamescom ist davon natürlich nicht betroffen, ganz klar. Die gibt es nach wie vor weiterhin. Und die ist äußerst erfolgreich. Nachdem die umgezogen ist nach Köln, wurde die sofort auf Anhieb, also die erste Games Convention in Köln, die weltweit größte Computerspiele-Messe, die es gibt. Und das sollte schon was heißen. Also wirklich alles, so die Tokyo Game Show und so weiter, alles wurde in den Schatten gestellt, und das muss man sich mal vorstellen. Weltgrößte Messe. der Andrang war natürlich groß, selbst die Hallen in Köln waren dann brechend voll, aber zumindest gab es halt von der Infrastruktur her sehr, sehr gute Möglichkeiten, erstmal die Anfahrt mit allen möglichen Verkehrsmitteln ist dort natürlich sehr gut gewährleistet, egal ob mit dem Auto, Zug, Flugzeug, alles wunderbar. Es gibt genug Hotels, genug Möglichkeiten, dort unterzukommen. Da merkt man halt, dass die Kölner Messe, die Messe Köln eben doch schon ziemlich viel Routine hat mit großen Messen. Ja. Außerdem gab es ganz klar auch dieses Nostalgie-Feeling, ja, weil wer schon mal in Köln war, auf eine der zahllosen Amiga-Messen damals, ja, der wird sich dort gleich heimisch gefühlt haben. Und ja, also es ist schon eine schöne Sache. Leid tut's mir natürlich für die Leute in Leipzig, die jetzt halt schon wieder mal eine Messe verloren haben. Und ja, eventuell halt jetzt weite Wege in Kauf nehmen müssen, um da ranzukommen. Nun ja. Also was soll man tun? Ja, viel kann man eigentlich nicht machen. Da muss man halt durch. Die Games Convention Online gibt es jetzt erst noch dieses Jahr nicht mehr. Ganz ausgeschlossen, ob es nächstes Jahr eine gibt, das wollte jetzt niemand. Ich habe hier noch was Schönes stehen. Ich möchte da aber gar nicht so viel darüber reden. Über die Republika-Netzumbau gefordert. Ja, man fordert eben jetzt die Modernisierung der Zugänge von Privatleuten an sich oder auch für Firmen, und zwar im Internetbereich, weil es eben immer noch so viele Low-Speed-Zugänge gibt. Ich meine, was sich heute schon als Breitband-Internetanschluss schimpft, ist eigentlich schon wieder das absolute Minimum. Hat mit Hochgeschwindigkeitsdingern nicht viel zu tun. Ja. Ein Zugang mit 1 Megabit oder 2 Megabit, das ist natürlich nichts, und somit wird ja auch von den Bloggern gefordert, Netzaktivisten, ja, vielleicht trifft es das eher, sind halt sehr viele Blogger bei der Republika vertreten natürlich. Also die fordern, dass 16 Megabit als Grundausrüstung gehört. In anderen Ländern geht es derweil längst um Geschwindigkeiten um die 100 Megabit Sekunde. Und das kann ich natürlich nur unterstützen. Also 16 Megabit Sekunde ist heutzutage eigentlich das Minimum, was man von einem verkabelnden DSL-Anschluss erwarten kann. Denn IPTV ist immer weiter im Kommen. Und von daher braucht man diese Leitung schon. Ja. Interessant, ich habe bis heute übrigens noch nicht meine VDSL-Leitung 50 Megabit. Das hat bis jetzt immer noch nicht geklappt. Also, ne? Wenn ihr denn mal einen Provider wechseln sollt, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, dann macht euch auf was gefasst. Aber ich glaube, mittlerweile dürfte es bekannt sein. Ich war halt immer noch so naiv zu glauben, dass eine Umstellung zur Telekom tatsächlich funktioniert einfach so. ein bisschen naiv war vielleicht auch WordPress.com, obwohl, was Handy sollen tun, können sie ja nicht, vielleicht gar nicht wissen von Anfang an. Die sind nämlich gehackt worden. WordPress.com ist tatsächlich richtig brutal gehackt worden. Die Angreifer hatten Zugriff auf alle Daten. Angeblich, weiß nicht, wie die das kontrollieren sollen. Angeblich wurden keine Passwörter gestohlen und auch sonst keine brisanten Daten entwendet. Ich meine, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie die das nachvollziehen wollen. Also sie selbst sagen, dass der Hacker Zugriff auf alle Teile des Systems hatte, mit Root-Zugriff. Das würde bedeuten, dass also theoretisch jedenfalls alle Daten geklaut werden konnten. Ja. Sagen, besteht keine Gefahr. Dennoch ist natürlich zu empfehlen, allen WordPress.com Benutzern, dass eben auch die Passwörter geändert werden sollten. Ja. Passwörter sollte man also ändern, bevor da noch Schlimmeres damit passiert. Ja. Das ist, interessante Geschichte, dass das ausgerechnet WordPress.com passiert ist. Ja. Und ja, ich sag's mal wieder so, na, wie sagt man, allgemein, aber also das zeigt schon, wo oder wer der sicherste Blogdienst ist. Blogging-Plattform ist momentan eben blogger.com. Da ist noch nicht signifikant aufgefallen, ja, hat eine sehr hohe Zuverlässigkeit. WordPress.com ist eigentlich eine recht gute Idee. Man bekommt quasi ein fest aufgesetztes System, WordPress-System, das man selbst nur minimal ändern kann. Dafür braucht man sich dann natürlich nicht um Installation, Updates und so weiter zu kümmern. Nachteil ist natürlich dann hier halt, dass diese Plattform schon sicher sein muss, schon sind unter Umständen alle Blogs davon betroffen und eben nicht nur eines. WordPress.org ist ja die freie Alternative, beziehungsweise eben die Software, die man eben so runterladen kann, die man auf dem eigenen Server installieren kann. Und ich meine, eigene WordPress-Server, die werden ja gehackt am laufenden Band. Ja, ich meine, die sind andauernd, ist da irgendwas, ja. Da werden andauernd Updates gemacht und wenn man die nicht schnell genug macht, dann besteht die Gefahr, dass man ruckzuck gehackt wird. Also viele, viele WordPress-Blogger haben da schon ihre Erfahrungen damit gemacht. Und beim eigenen Server kommt natürlich auch noch dazu, dass man auch den eigenen Server natürlich von der Seite aus auch schützen muss. WordPress.com war bisher immer eben die bessere Alternative für Leute, die einfach nur ihre Artikel schreiben wollten und nichts mit dem unten drunter zu tun haben wollten. Ja. Und da lief das eigentlich ganz gut soweit, aber das ist natürlich jetzt schon ein krasser Einschnitt. Und jetzt werden natürlich wieder mehr Leute überlegen, ob Blogger.com eben nicht die bessere Alternative ist, denn dort ist sowas bisher. Da könnte man jetzt mal auf Holz klopfen. Sowas bisher noch nicht passiert. Ja, also die Blogger haben hier diese Woche schon jetzt zwei Meldungen bekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob man Facebook unbedingt als Blogdienst einsetzt. So, man kann da ja auch Artikel schreiben. Man könnte auch bloggen damit, aber ist ja mehr so ein soziales Netzwerk. Auf jeden Fall wollen die Winkelwurst-Brüder davon auch einen fetten Batzen haben. Und was ist passiert? Also es geht da ja schon Jahre mit diesen Winkelwurst-Brüdern. Ja, man hat es vielleicht schon schon mitverfolgt, auch so teils wahr, teils Fiktion in dem Film Social Network. Ja. Und auf jeden Fall weiß man, da geht's gut zur Sache. Die wollen jedenfalls sehr viel Geld haben und das haben die auch bekommen. Und jetzt haben die Winkelwurst-Brüder aber festgestellt, dass sie wahrscheinlich zu wenig bekommen haben oder sie denken, sie hätten zu wenig bekommen. Ja. Und deswegen haben sie nochmals probiert, eben vor Gericht das zu erstreiten, dass dann nochmal neu verhandelt wird. Der Richter sagte, dass er eben hier auch mal einen Schlussstrich ziehen muss, ja, dass an irgendeinem Punkt muss so ein Verfahren auch mal ans Ende kommen und dieses Ende ist jetzt erreicht, ja, und hat keine weitere Klage dagegen zugelassen. Warum? Man hat ja natürlich sich vorher dann eben auch gerichtlich geeinigt, ja, hat einen Vertrag abgeschlossen. Und dann sollte man eben nicht wieder hingehen können und einfach dann mehr fordern, wenn man sieht, ah, das Unternehmen ist jetzt doch mehr wert, als man gedacht hat. Ja. Natürlich und vielleicht wird Facebook in Zukunft noch mehr wert und dann könnte man wiederum eine Klage machen und immer mehr Geld verlangen und das ist ja schon, das geht ja nicht. Ja. Das sind Winklevoss-Brüder aber jetzt. Anders, trotzdem, dass der Richter jetzt entschieden hat, wollen sie hier alle Möglichkeiten ausschöpfen, das anzufechten und eben doch noch weiter Geld zu fordern. Es gibt ein erneutes Hearing und jetzt wird man dann sehen, wie das weitergeht, ob dieser Wahnsinn jetzt immer noch weitergeht und sich Leute auch noch nach vielen Jahren und nach erfolgreichem Einigungsvertrag immer noch, ob die immer noch Angst haben müssen, dass sie ihres Geldes beraubt werden, weil, ja, was anderes kann man dazu eigentlich nicht mehr sagen. Und ich weiß nicht, also die Winklevoss-Brüder werden so langsam von den, sagen wir, die guten Jungs, ja, die eben vielleicht sich übers Ohr gehauen fühlten, ja, werden die jetzt langsam aber auch zu den Blutsaugern, die einfach nicht genug kriegen können. Und ja, stellt sich die Frage, ob es wirklich hier ums Geld geht oder um was anderes. Und noch so jemand anderes, ja, hat eine Idee, wie man eben ein bisschen Geld vielleicht noch nebenher verdienen kann. Sollte ich mir vielleicht mal merken. Ja. Das wäre vielleicht eine ganz gute Sache. Das ist offenbar ein lukratives Einkommen. Und zwar ein Mann, Paul Segila. Ich hoffe, ich spreche den Namen falsch auf. Richtig aus, meine ich. Ich hoffe, ich spreche ihn falsch aus. Wahrscheinlich spreche ich falsch aus. Paul Segila. Oder Seglia. So, ich habe es gesagt. Komischer Name. Okay, also dieser Paul jedenfalls, der möchte die Hälfte von Facebook haben. Nicht mehr als die Hälfte von Facebook möchte er tatsächlich haben. Er hat da schon mal gegen geklagt. Jetzt im Juli. Und zwar hat er da geklagt, dass Zuckerberg ihm einen 50% Anteil an dem Projekt versprochen hat, das dann später eben sich Facebook nannte. Ja. Und ja, jetzt hat es ja auch so gesehen in The Facebook, in dem Projekt, das dann eben zu Facebook wurde. Ja, und ja, was soll man da sagen? Ne? Hat er es jetzt bekommen oder nicht? Das ist jedenfalls das, was er sagt. Und das erste das erste Urteil war also nicht sehr erfolgreich für ihn. Da wurde nämlich festgestellt, dass eben nicht genug Beweise vorliegt, um eben jetzt die Hälfte des Anteils an Facebook diesem Paul Segler zuzustecken. Jetzt hat er neue Beweise hervorgebracht. Keine Ahnung, wo die auf einmal herkommen. So, ja. Aber gut. Und zwar sollen da E-Mails da drin sein, auch eine Antwort von Facebook enthalten sein. Und ja, was bleibt? Möglicherweise eine große Promotion-Aktion von Seclias neuer Kanzlei. Ja, oder wie das hier in Englisch heißt, Law Firm, ja, ganz, ganz schlimm. Ja. Vielleicht haben die ja auch da mit ihm so einen kleinen Deal abgeschlossen, weil für Schlagzeilen, wie man sieht, ja, tut das ja immer Sorgen und natürlich dann auch jede Menge für die Kanzlei Publicity bringen. Ja. Also man wird mal das bestimmt mit Staunen noch nachverfolgen können. Also Zuckerberg kann mittlerweile ja richtig leid tun sogar. Ja. Er ist ja unter allen, ist ja überall unter Beschuss. Ja. Alle wollen von ihm was haben, ja. Egal ob berechtigt oder nicht. Ja. Also es ist schon ziemlich heftig. Nehmt mich wieder an die Wildkatzen. Ja. Die sind auch immer bedroht, ja. Bedroht von den verschiedensten Stellen, ja, weil eben die etwas Besonderes sind. Ja. Und hier kann man auch sehen, dass Facebook sicherlich was Besonderes ist, klar. Ich meine, das ist das Social Network überhaupt. Ja. Auch wenn es nicht immer noch nicht so 100% ja, als jetzt wirklich begeistert sehe, ja. Aber es funktioniert. Und auch hier wollen dann alle von Facebook ein Stück abhaben, was natürlich dann Facebook in Gefahr bringen kann, in dem Falle. Ja. Was heißt Facebook? Facebook eigentlich nicht in Gefahr. Mark Zuckerberg ist eigentlich der Besitzer von Facebook. Der ist immer wieder in Gefahr, hier das Ganze aus seinen Händen gleiten zu lassen, weil, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Paul Sciarra eben gern die Hälfte von Facebook hat und die Winklevoss-Brüder am liebsten, was weiß ich, die andere Hälfte des Kapitals haben wollten. Ja. Aber das scheint wohl so eine Art Fluch zu sein, vor allem in den USA, wenn man erfolgreich ist, ja, dann muss man sich anscheinend gegen solche Leute auch wehren, zu wehren wissen. Ja. Und bisher hat es ja auch gut geklappt bei Mark Zuckerberg. Dann noch zum Ende, ja. Amazon Cloud Service. Ja, das Amazon Cloud Drive. In den USA verfügbar. Ja, ich weiß, wieder nicht bei uns. Tja, was soll's. Wir sind es ja schon gewöhnt. Ja, sind es ja schon gewöhnt. Die Musikindustrie hat Bedenken. Bis jetzt ist meines Wissens nach auch noch nichts passiert. Die haben also noch keine Klage gegen Amazon etc. eingereicht. Ja. Übrigens waren wir gerade, habe ich ganz vergessen hier, Wildkatzen-Shirt, ne, habe ich hier auch noch an. Ja. Naja gut, ist kein Wildkatzen, ist mehr so ein Fantasy-Tiger. Übrigens von Rift, ja, dem MMORPG-Spiel, das ich mir immer noch kaufen muss. das bin ich total abgedriftet, sorry. ja, der Amazon Cloud Service ist dann eben noch nicht in Deutschland verfügbar. Ich hoffe, dass er bald kommt. Allerdings, die Preise müssen da doch deutlich angepasst werden. Die Preise sind nämlich einfach nicht okay. Habe ich schon mal gesagt. In der letzten Sendung hatte ich das erwähnt. Wie gesagt, die Musikfirmen sind dann jetzt sehr begeistert von diesem Cloud Drive und vielleicht beschwichtigt sie, also die Musikfirmen, dann aber diese Meldung hier von Amazon, nämlich, dass das Amazon Cloud Drive die MP3-Verkäufe deutlich angekurbelt hat. Ach was, nee, ehrlich, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ne? Also ich weiß nicht, wie naiv man sein muss, um das nicht zu sehen. Natürlich tut sowas auch die Verkäufe ankurbeln, ja, weil es einfach ein besseres, sag ich mal, Gefühl ist. Man kauft etwas, man kauft jetzt zum Beispiel ein MP3-File, das hat man in seiner Cloud, dann kann man das streamen von dort aus, ja, das macht richtig Spaß, ja, dann kauft man die Musik dort doch lieber nochmal, ja, also öfters, als dann irgendwie das sich woanders dann zu holen, möglicherweise illegal aus dem Netz, ja, und das dann hochzuladen in diese Cloud, ja, nee, dann geht man einfach auf Amazon, klickt ein bisschen rum, ein paar Mausklicks und schon hat man das Lied in seiner Cloud liegen. Das ist doch viel komfortabler und ja, die meisten Leute gehen eben auf Komfort. Die interessiert normalerweise keine Sicherheit, die interessiert keine Mehrkosten, solange sie überschaubar sind. Die wollen einfach nur eine reibungslose Erfahrung haben mit so einem Produkt. Ja, Klick und zack. Das muss es gehen. Klick, dann ist es gekauft und es liegt in der Cloud und dann kann man das mit dem Player streamen aufs Android-Handy, auf dem Computer und kann es einfach anhören. Einfach anhören. Ja. Und dann, viele Leute machen sich auch gar keine Gedanken drüber, wie funktioniert das jetzt, wie ist das mit dem Stream, wo liegt das in der Cloud und so weiter und so weiter. Sondern die wollen einfach auf Play drücken und dann geht's los. Ja. Das ist eben die Einfachheit, die die Leute grundsätzlich haben wollen. Und wenn dann eben sowas angeboten wird von einer Firma, ja, dann werden ja auch eben diese Verkäufe, die möglich sind, mit diesem Angebot dann auch angekurbelt, weil es ist so verführerisch. Ja. Man kann einfach hier auf das Ding klicken und hat was in seiner Cloud und zack. Dass es dann auch richtig Geld kostet, werden die meisten wahrscheinlich erst am Monatsende dann sehen. Ja. Wenn sie dann nämlich nicht nur die Abrechnung für das Cloud Drive bekommen, sondern eben auch noch die Abrechnung für gekaufte Songs. Ja. Naja, okay, gut, kann man nichts machen. So ist das eben und so ticken die Leute. Leider scheinen immer noch nicht alle Firmen zu verstehen, wie die Leute ticken und deswegen entgeht denen jede Menge Geld. Und das sollte ja eigentlich nicht sein. Das war's dann schon wieder für diese Woche von der Rios Wochensicht. Und ich sag ja, schönes Wetter. Bald, Wildkatzen vielleicht, ja. Und ich darf mich auch von euch verabschieden. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und tschüss.